aus den Archiven. John, Paul, George und Ringo. Das ist die Reihenfolge, in der sie praktisch immer genannt werden. Vielleicht ist das nicht ganz gerecht, denn irgendwie kommt da ja auch eine Bedeutungshierarchie zum Ausdruck. Andererseits, die meisten Songs der Beatles wurden, den Angaben auf den Alben zufolge, ja von Lennon McCartney geschrieben und nicht von McCartney Lennon, obwohl Sir Paul das ja Anfang des Jahrtausends durchsetzen wollte. Immerhin, gerade auf Please Please Me, dem Album, das in diesen Tagen seinen 50. Geburtstag feiert, wurde die Partnerschaft noch als McCartney-Lennon geführt. Die Diskussion um die richtige Reihenfolge wird in unzähligen Internetforen nach wie vor verbissen geführt und füllt inzwischen einige hundert Bildschirmkilometer. Wenn Sie wirklich mal gar nichts mit Ihrer Zeit anzufangen wissen, können Sie sich da jederzeit einklinken. Und damit erstmal herzlich willkommen bei Aus den Archiven. Am Mikrofon begrüßt Sie Martin Hartwig. John, Paul, George und Ringo lautet auch die Reihenfolge, in der ich Ihnen an den Ostertagen und Ringo klappert wie immer etwas nach, dem darauffolgenden Sonntag, vier wirklich bemerkenswerte Porträts der Beatles vorstellen möchte. The Beatles in Person nannte Barry Graves seine 1974 produzierte Reihe, in der er mit großem Sprecher- und Schauspielerstab die Charaktere der Helden umriss und Schlüsselszenen der Bandgeschichte nachstellte. Und das in einer Form, dass ich nicht eine Sekunde gezögert habe, diese vier Stücke, knapp 40 Jahre nach ihrer Erstausstrahlung, in unsere Archivreihe aufzunehmen. John, I'm the Walrus ist der Titel der ersten Folge. Ein zorniges Feature über einen zornigen Mann. Willkommen, meine Damen und Herren, zur John Lennon Show. Hier gibt es scharfen Seelenstriptease ohne Netz und doppelten Boden. Hier wird endlich mal gefragt, was jeder wissen will, und geantwortet, wie es keiner zu vermuten wagte. Natürlich hat John den Showstopper vom Tod seiner Mutter im Programm, und er wird ihn in den Sketch bringen, wie Paul und George Yoko an den Brand einer Heroinkrise getrieben haben. Doch damit nicht genug. Yoko wird im zweiten Teil unseres Programms zu Ihnen kommen und das Couplet von der mehrfachen Fehlgeburt erzählen, während John seinen Urschrei vorführt und anschließend die Ballade vom Vaterhass singt. Ich glaube, ich verspreche nicht zu viel. Das wird wieder ein Programm der Höhepunkte. Und nun, Bühne frei, Vorhang hoch und Spotlight auf John Lennon. Ich hab die Schnauze voll von all den aggressiven Hippies oder was sie sind. Die Now Generation. Die Art, die sauer auf mich ist. Die mich auf der Straße nerven oder sonst wo, am Telefon. Die meine Aufmerksamkeit verlangen, als ob ich ihnen was schuldig wäre. Ich bin nicht ihre verfluchten Eltern. Darauf läuft's bei denen nämlich hinaus. Die kommen an die Tür mit einem beknackten Peace-Symbol. Da warten nichts anderes, als ums Haus schleichen zu dürfen, wie ein alter Beatle-Fan. Machen sich die Illusion, besonders bewusst zu sein, weil sie lange Haare haben. Und deshalb habe ich die Schnauze voll. Eine Menge neurotischen Typen spazieren herum mit irgendeinem beschissenen Peace-Symbol. Hört doch auf! Beatles auf Tournee. Das war wie Fellinis Satyricon. Wir hatten das nette Image, aber auf Tourneen waren wir was ganz anderes. Das war wie Satyricon, wirklich. Stellen Sie sich Satyricon vor? Und dazu vier Musiker. Wir waren die Cäsaren. Wer hätte uns schon schaden können, wenn es darum ging, 1 Million Pfund zu verdienen? Die ganzen Bestechereien, die Polizei, die ganze verlogene Chose. Jeder wollte was davon ergattern. Deshalb versuchen immer noch welche, sich dran zu klammern. Nehmt es uns nicht weg. Nehmt uns Rom nicht weg. Unser tragbares Rom, wo wir alle unsere Häuser und unsere Autos haben können. Unsere Freier und Frauen und Office Girls, unsere Partys, Drinks und Drogen. Nimm es uns nicht weg, sonst bist du verrückt, John. Du bist wahnsinnig, John. Der bekloppte John will uns alles wegnehmen. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen die Übertragung der John Lennon Show, um den Mythos der Beatles zu retten. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being right. Get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me, help me. Es war ein Hafen. Das heißt, dass es da weniger spießig zuging als irgendwo im englischen Midland. Wir waren ein Hafen, der zweitgrößte Hafen Englands. Der Norden machte das meiste Geld um 1800. Das war da, wo all das Messing und die einflussreichen Bonzen waren. Und das war auch da, wo all die verachteten Leute waren. Wir waren diejenigen, die von den Southerners, den Londonern, von oben herab wie Tiere angesehen waren. Die Northerners in den Staaten denken, dass die Leute im Süden Schweine sind. Und die Leute in New York denken, dass die Westküste scheiße ist. Wir hatten einen ziemlichen irischen Einschlag. Und es gab Schwarze und Chinesen. Es war wie in San Francisco. Dieses San Francisco ist eine Sache für sich. Was glauben Sie wohl, warum Haight-Ashbury und das dort passiert ist? Es passierte nicht in Los Angeles, es passierte in San Francisco, wo die Leute hingehen und bleiben. Durch L.A. gehst du durch und isst einen Hamburger. Es gab nichts Großes in Liverpool. Es war arm. Sehr arm und hart, ganz schön tough. Aber die Leute haben da viel Sinn für Humor, weil es ihnen so dreckig geht. Daher reißen sie wohl auch die ganze Zeit Witze. Hier kamen die Iren hin, wenn sie keine Kartoffeln mehr hatten. Es ist ganz schön kosmopolitisch. Hier kamen die Matrosen nach Hause mit den Bluesplatten aus Amerika. Ich habe Country- und Western-Musik in Liverpool gehört, bevor ich Rock'n'Roll gehört habe. Die Leute bei uns nehmen ihre Musik sehr ernst. Es gab Folk, Blues und Country- und Western-Clubs in Liverpool, bevor der Rock'n'Roll kam. Und wir waren dann die nächste Generation, die neu rauskam. Ich erinnere mich an die erste Gitarre, die ich gesehen habe. Die gehörte einem Typen im Cowboy-Anzug in irgendeinem Vorort von Liverpool. Mit Sternen, einem Cowboy-Hut und einer großen Dobro. Die waren richtige Cowboys und sie nahmen es ernst. Sie waren schon Cowboys, lange bevor es Rock'n'Roll gab. Do what you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. So fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Mensch, warum soll sich einer nicht nach der großen Decke strecken dürfen? Bloß weil er aus New Jersey kommt? Ein Typ aus Liverpool will auch mal was anderes sehen als schimmlige Häuser und auch mal was anderes riechen als fauliges Wasser. Ein Junge aus Liverpool. Ein Typ aus New Jersey. Mein Vater war ein armer jüdischer Metzger. Meine Mutter starb, als ich 2 Jahre alt war. Als ich 2 Jahre alt war, ließen sich meine Eltern scheiden. Meine Mutter hatte einen schönen Namen. Julia. Als sie starb, war ich noch ganz klein. Ein hebräisches Waisenhaus war mein Zuhause. Meine Tante Mimi hat sich so schlecht um mich gekümmert. Nach der Highschool kam ich in die Armee. Danach habe ich mit einem GI-Stipendium studiert und mit einem Diplom in Buchhaltung abgeschlossen. Zuerst habe ich Klein so viel zugetraut, wie ich jedem Business-Typ zugetraut habe, nämlich, dass er zu allem fähig ist. Joko sagte zu mir, dass Sie und John zu mir gekommen wären, weil Sie einen richtigen Hai, einen Oberhai gesucht hätten. Einen, der Ihnen die übrigen Haifische dieser Branche vom Leibe halten könnte. Warum wolltest du unbedingt die Beatles managen? Weil ihr die Besten seid. Und warum wärst gerade du für uns der Richtige? Weil ich der Beste bin. Ein Junge aus New Jersey. Und 4 Typen aus Liverpool. Der Typ aus New Jersey hat einen Nerv für uns. Lass dir sagen, Junge aus Liverpool, ich bin der Beste, weil ich mehr über dieses gottverdammte Business weiß als irgendjemand sonst. Alan hat mir mehr Geld in die Bank gebracht, als ich je in der größten Beatles-Zeit hatte. Ringo hat mal gesagt, wir hatten immer zu viele Leute um uns herum in geschniegelten Anzügen mit geschniegelten Manieren, die auf uns aufpassen. Klein ist ein Schiebertyp, aber emotional der Band verbunden. Ich dachte, es wäre an der Zeit, dass mal einer anfängt, kräftig für mich anzuschalten. Ich nehme 20%. Manche Leute würden es auch für 5% machen. Ohne mich. Jeder kriegt das, wofür er bezahlt. Ich bin Ihr Business Manager, ich bin der Beste und darum kann ich 20% verlangen. Er ist empfindsam und hochintelligent. Allerdings hat er alles, bis auf das Musikbusiness, aus seinem Gedächtnis gemacht. Ich mag die Jungs, mag ihre Musik, wenn ich sie auch nicht immer verstehe. Er ist wie eine sentimentale jüdische Mommy. Er redet nie von oben herab mit den Leuten wie die Eastmans und diese ganze Verwandten-Clique von Paul. Ich habe die Rolling Stones gehabt, davor habe ich Sam Cooke gehabt. Ich habe dieses verfluchte Cameo Parkway-Label mit diesem Haufen von Philadelphia Teenage-Lagern gehabt, aber es hat zu seiner Zeit Geld gebracht. Alan ist ein kreativer Künstler. Er bringt Leute zusammen. Ich habe Sam Cooke verloren, weil er in diesem miesen Motelzimmer erschossen wurde. Ich habe die Stones verloren, weil diese eifersüchtige Kuh von Jagger sauer war, dass ich die Beatles haben wollte. Dann haben sie mir alle möglichen Prozesse angehängt. Alan hat fast so viele Prozesse am Hals, wie er goldene Schallplatten gesammelt hat. Wenn es meinem Klienten nützt, würde ich alles versuchen, um ihm zu seinem Geld zu verhelfen. Viele Leute haben uns ausgenutzt, wie Künstler immer ausgenutzt werden. Der Gedanke, dass man versucht, uns reinzulegen, ist mir einfach zuwider. Dann würde ich das Geld lieber in den Abfluss werfen. Oder es an die Tories, die Faschisten oder die Linksradikalen vertreiben. Keiner soll mir etwas über Ethik erzählen. Da zimmert sich jeder seine eigene zurecht. Das ist doch wie im Krieg. Man wählt frühzeitig die Seite, auf der man kämpfen will, und von da an wird auf einen geschossen. Ich habe früher jedem vertraut. Jetzt traue ich keinem mehr. Ich war immer offen und ehrlich, bis mir mein Manager sagte, jetzt musst du dich mal verkaufen. Es gibt moralische und unmoralische Leute in diesem Business, wie in jedem anderen auch. Ich halte mich selbst für moralisch. Ich würde niemanden töten. Sehr großzügig. Meinst du? Weißt du, man kann einen Mann auch wirtschaftlich töten. Sowas würde ich nie machen. Ich hab's nie gemacht und ich werde es nie machen. Vergeltung ist eine Verschwendung von Energie und Zeit. Aber sonst würdest du alles machen, damit du das erreichst, was uns nützt. Ja, ich glaube schon. Würdest du lügen? Aber na klar. Würdest du auch stehlen? Höchstwahrscheinlich. Guck mal, du musst doch irgendwie überleben. Du machst, was du machen musst. Typ aus Newark. schafft für uns an wie eine Nutte. Ich bin der Beste, Baby, vergiss das nie. Ich weiß nicht, ob du gut genug für meine Lieder bist. Ich kenne deine Lieder, jede Strophe, jeden Refrain, vorwärts und rückwärts. Weißt du aber, was ich damit sagen will? Sie werfen mir vor, dass ich von Frieden, Sozialismus und Gleichheit singe und mir im selben Moment einen kapitalistischen Manager halte. Baby, wir sind Freunde, denn wir sind beide die Besten. Wir ziehen beide am gleichen Strang. Wenn einer von uns loslässt, fällt ihm die Glocke auf den Kopf. Manchmal frage ich mich, ob die Tage des Irrsinns wirklich vorüber sind. Nach dem Tode Brians hatten wir keinen Manager und alles ging schief. Nun haben wir einen. Unsere Kassen sind voll wie nie und trotzdem geht alles schief. Mein neues Image platzt ab. Alan, ich kann mich nicht immer hinter dich stellen. Ich kann nicht länger. Alle werfen dir Korruption, Betrug, Buchfälschung, hinterhältige Absprachen vor. Wie lange soll ich noch an dich glauben können? Ich habe keine Ahnung vom Business. Soll ich denn wissen, ob sie das alles nur sagen, weil sie uns hassen, weil sie uns nichts gönnen, weil sie uns zerstört sehen wollen? Oder ob das vielleicht doch wahr ist? Ich stehe da wie ein Idiot. Und ich komme aus der Scheiße nicht raus. When the tortured and scared you for 20 odd years. Then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Ich bin seit meiner Geburt gelähmt, John. Heil mich. Meine Beine sind voller Wasser. Hilf mir, John. Meine Lunge sticht bei jedem Luftzug. Lass mich wieder die Blumen ziehen, John. Lass mich wieder frei atmen. Ich bin die Frau des Bürgermeisters. Ich will die Beatles sehen. Holen Sie sie aus dem Bett. Ich will mit dir schlafen, John. Sonst sage ich dir, dass du etwas schwul. Geben Sie mir 10 Autogramme. Sie haben doch so viel Geld. Warum geben Sie mir nicht was davon ab? Ich möchte meiner Mutter etwas zum Geburtstag schenken. John, wenn du größer bist als Jesus, dann hilf mir, dass ich nicht an Leukämie sterbe. Kannst du das sagen? Kannst du sagen, dass du größer als Jesus bist? Können Sie sagen, dass Sie größer als Jesus sind? Versündigen Sie sich nicht gegen die 10 Gebote. Wer so etwas sagt, ist den Jargon der Hölle. Wir wollen keine Beatles-Platten mehr hören. Du wirst uns nicht dazu bringen, dass wir deiner Teufelsmusik verfallen. Werft alle Beatles-Platten ins Feuer. Nieder mit den Beatles. Sie passen nicht zu uns. Jagt sie fort. Lasst sie nicht in die Stadt. Zerreißt alle Beatles-Poster. Schlagt die Scheiben aller Rundfunkgeschäfte ein, die noch nie Beatles-Platten verkaufen. Setzt alle Radiostationen in Brand, die weiterhin Beatles-Platten spielen. Ich kratze voll mit Kaffee die Augen aus. Das sind die Verfahren der bolschewistischen Weltverschwörung. Tötet John Lennon! Tötet John Lennon! Der Teddy! Fertig! Mach den fertig! Fertig! Ich bin verrückt. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich bin verrückt. Nein. Hilfe, geht weg. Ich will kein Beatle mehr sein. Ich will nicht mehr auf der Bühne stehen. Ich kann diese Krüppel nicht mehr sehen. Soll es auf meinem Weg krepieren? Ich verlange, dass ab sofort kein Krüppel mehr zu meinen Konzerten kommen darf. Derek? Wie spät ist es? Spielen wir ein Spiel. Spielen wir Amerika. Nordamerika beherbergt den größten Schallplattenmarkt der Welt, die breiteste Showbühne, das dichteste Fernsehnetz. Wer es in Nordamerika geschafft hat, besitzt auch die übrige Welt oder kann sie getrost vergessen. Alright, Baby, du bist dabei, denn du bist bei WC Beatle S. Jimmy Jim Jimson, es ist 18 Beatle-Minuten vor der vollen Beatle-Stunde. Die Temperatur 68 Beatle-Grad. Jimmy Jim Jimson und WC Beatle S, die exklusive Beatle-Station in New York Beatle City. George, Baby, hey George, sag's ihn. Wie lässt sich der Empfang hier mit dem in Stockholm vergleichen, ha? Also, naja, sonst konnten wir vor lauter Geschrei immer gar nicht den Flugzeuglärm hören. Aber hier konnten wir das Geschrei hören und den Flugzeuglärm. Das macht uns ein bisschen nachdenklich. Kleiner Laden hier, dachten wir. Ist George, heftig und hetzig, du bringst es raus. Du lässt das laufen, du ziehst die Sache ab. George, Baby, George, du bist ja voll am Ball. Du bist auch voll am Ball, Jimmy. Ringo, Jim. Was möchtest du als erstes von New York sehen, ha? Ach, naja, also einige von den historischen Bauten. Die Peppermint Lounge zum Beispiel. Ach, scharf, Baby, du bist am Ball. Oder wer ist hier am Ball? Na, du bist am Ball, Ach, Baby. Ach, du bist auch am Ball, Baby. Okay, dann sind wir eben beide am Ball. Hey, Paul, Baby, Paul, was läuft? Was soll schon laufen? Alles läuft irgendwie. Oh, Ding-Dong, Ring-Bang. 15 Beatle-Minuten vor der vollen Beatle-Stunde. 68 Beatle-Grad. Jimmy Jim Jimson von WC Beatle S in New York Beatle City. Fragen, Antworten hinterher. Wird Ringo heiraten? Hat Paul sich verlobt? Denkt John an Scheidung? Mag George überhaupt Mädchen? Direkt, unmittelbar und live. Hart am Ball. Denn wir sind am Ball, Baby. Paul, wer ist am Ball? Ich denke, du bist am Ball, du Baby. Du bist so mächtig am Ball. Paul, Baby, Paul, jemand hat mich gefragt, dich zu fragen. Ich meine, sie fragten mich, einige deiner Fans. Sie fragten mich, dich zu fragen. Also ich rück mal dann damit raus und frag dich einfach so. Was ist deine Lieblingsfarbe? Oh, ja, irgend so was Ähnliches wie schwarz. Aha, schwarz, ja. Ach, schwarz, ne? Paul, du bist unheimlich. Hart am Ball. Wenn was läuft, dann läufst du und vergiss nicht, du hast es zuerst auf WC Beatle S gehört, der exklusiven Beatle-Station in New York Beatle City. 13 Beatle-Minuten vor der vollen Beatle-Stunde. John, was hältst du von Beethoven? Beethoven ist doch völlig ausgeflippt, besonders mit seinen Gedichten. Scharf, Baby, scharf, du hältst dich mächtig am Ball. Was hältst du denn von der Königin? Da kann ich nur sagen, sie war immer wie eine Mutter zu uns. Du bist tatsächlich unheimlich hart am Ball, du bist so am Ball, du weißt, wo es lang geht. Ja, das ist eben gut geschildert. Baby, du bist heiß. Du bist scharf, das sagt dir Jimmy Jim Jimson. 11 Beatle-Minuten vor der vollen Beatle-Stunde, 68 Beatle-Grad. Exklusiv gemessen für die exklusivste Beatle-Station WC Beatle S in New York, Beatle City. Und nun das Wohlwort zum Sonntag. Wenn sie kommen, werden sie fertig gemacht. Die kriegen kein Konzert zu Ende, die kriegen eins in die Fresse. Morden, morden, nur nicht heute, sagte Schneeflittchen immer zu den Siechenzwergen. Ich werde nicht schreien. Aber ich werde Len schreien hören, wenn seine lange Mähne Feuer fängt, wenn seine Gitarre in Flammen aufgeht, wenn seine Verstärker Funken schlagen. Folgen Sie uns in den Süden der Vereinigten Staaten mit seiner Tradition der Gastfreundschaft, Gesetzestreue und Vaterlandsliebe. Das erste Konzert ihrer Tournee durch den Süden fand in Memphis an einem drückenden Augustabend statt. Während ihres Auftritts wurden die Beatles mit einigen Schmährufen bedacht, nachdem sie von 6 Angehörigen des Ku Klux Klan vor dem Bühneneingang beschimpft worden waren. Gegen Ende des Konzertes explodierte im Publikum ein Feuerwerkskörper. Die Beatles schauten für einen Augenblick einander an, wohl um zu sehen, wer von ihnen tot umfallen würde. Es war ein aufregendes Leben. Sterbende, paralysierte, potenzielle Selbstmörder fielen reihenweise über ihre Verstärker und Musikinstrumente. Frauenvereine spuckten auf ihre Mikrofone, denn du sollst ja bekanntlich den Namen deines Herrn nicht ungestraft nennen oder so ähnlich. Bei einem Konzert in Cincinnati hatte der Veranstalter aus Kostengründen die Freiluftbühne nicht überdacht, sodass die Beatles im strömenden Regen beinahe an Elektroschocks starben. Ihre Hotelbetten, Duschräume, Kleiderschränke und Koffer waren überfüllt. Und nicht immer wälzte sich darin, was sie gern zum darin wälzen gehabt hätten. Ein Strichjunge zwang Brian Epstein mit vorgehaltenem Messer die Brieftasche rauszurücken. Auf einer Party in Washington wurden Ringo von tobsüchtigen Diplomatenfrauen die langen Locken abgeschnitten. Und immer drohten sie uns, alles der Presse zu sagen oder schlechte Publicity zu machen, wenn wir nicht ihre verdammte Tochter mit der Zahnklammer sehen wollten. Das waren immer die Polizeicheftöchter oder die Bürgermeistertöchter, die allerblödesten Kinder, weil sie die allerblödesten Eltern hatten. Wir mussten die ganze Zeit immer zu Leute sehen. Das waren die demütigendsten Erfahrungen. Zum Beispiel mit dem Gouverneur der Bahamas zusammensitzen, als wir den Film Help drehten und uns von diesen abgewichsten Mittelklasse-Arschlöchern beleidigen zu lassen. Und dann mussten wir uns ihre Bemerkungen über unseren Lebensstil und unser Arbeiterklassenmilieu anhören. Ich konnte es nicht aushalten. Es hat mich so verletzt, ich wäre bald verrückt geworden. Ich konnte es nicht hinnehmen. Es war schlimm. Das ganze Business war schlimm. Muss ich schon einer sehr demütigen, um das zu werden, was die Beatles mal waren. John Lennon wurde am 9. Oktober 1940 in Liverpool als Sohn eines Schiffsstewards geboren. Seine Mutter starb, als er noch ein Kind war. Da der Vater sich wenig um den Jungen kümmerte, wuchs er bei seiner Tante Mimi auf. 1955, als er noch zur Quarry Bank High School ging, formierte er die Quarrymen, die Skiffle und Rock'n'Roll spielten und Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis zu ihren Vorbildern zählten. Johns satirische Sinne schärften sich auf der Liverpooler Kunstakademie. Im Verein seiner Kommilitonen entwickelte und testete er sein Talent für Wortspiele, clevere Kommentare, ästhetisch empfindsame Beschreibungen. Nachdem aus den Quarrymen durch mehrfache Musikerwechsel und Namensänderungen die Beatles geworden waren, profilierte sich Lennon im Pilzkopfquartett schnell als instinktiver Poet des Proletariats. Hierzu als Sachverständiger Mr. Nick Cohn aus London. Meine Damen und Herren, ich glaube, Lennon hat die Intellektuellen ganz schön genarrt. Nehmen Sie zum Beispiel seine beiden Bändchen In seiner eigenen Schreibe und Ein Spanier macht noch keinen Sommer. Sie enthielten Geschichten, Gedichte, irgendwelche Krakelzeichnungen und allerlei anderen Nonsens. Das waren meistens fiese, sadistische Geschichtchen über menschliche Deformiertheit und Tod. So als Art Stilmischung aus Lewis Carroll und Spike Milligan. Halb wüste Märchenfantasie also, halb grässliche Satire. Natürlich haben die Kritiker das alles mit großer Ernsthaftigkeit aufgenommen. Lennon wurde damit so etwas wie ein kulturelles Cocktailhäppchen. Man etikettierte ihn als den instinktiven Poeten des Proletariats, die gequälte Stimme aller Underdogs. Ich habe hier eine Bandaufnahme von einer Expertendiskussion über den Wert der Beatles-Musik. Die Namen tun nichts zur Sache. Interessant sind die Statements. Nun ja, Aktualität hin und her, aber diese Parallelität von Harmonie und Melodie. Genau, genau. Nicht wahr? Und man sieht es ja auch daran, wie fest in den D-Dur-Passagen gerade die Siebtel- und Neuntelnoten in die Vokalpassage eingearbeitet sind. Was mich jedes Mal wieder aufs Neue entzückt, ist diese reizend natürliche äolische Kadenz. Na, äolisch, also. Second Time. Ja, aber überhören wir nicht die Aspekte der Trostlosigkeit im Oeuvre. Trostlos? Trostlos? A Day in the Life ist das Trostlos? Ja, in Maßen, in Maßen. Ja, gerade A Day in the Life erinnert mich immer an die philosophische Grundhaltung, die Eugene O'Neill in seinem Stück Der Eismann kommt vertritt. Der Mensch vermag nicht, ohne Illusionen zu leben. Wir können genauso gut die Reprise von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band nehmen. Die viermalige Wiederholung des halbierten Songtitels Sgt. Pepper's Lonely. Das liefert doch letztlich den wahrhaftigen Aufschluss über die innere Verfassung dieses vorgeblich so zirzensisch amüsierten Pop-Unterhalters. Dann wissen Sie, was mir da in den Sinn kommt? Also T.S. Eliot's Wasteland kommt mir da in den Sinn. Ist überhaupt erstaunlich, wie die Beatles doch intuitiv komplexe musikalische Techniken, alter Meister, kongenial der Gegenwart zugeführt haben. Der Harmoniewechsel. In der ersten Strophe von Here and There and Everywhere. Ach, das entzückende Revolver-Album. Ja, nun, hat das nicht die gleiche stimmige Präzision wie meinetwegen ein Monteverdi-Madrigal, Giro Soul? Nein, diese hartnäckigen Dissonanzen in I want to tell you, I want to tell you. Das ist reinster Impressionismus. Ja, genau, genau. Das gleiche finden wir zum Beispiel in Ravels Chanson Madecas oder die Tendenz zur Freiformalität, wie wir sie in, na, wie heißt das Ding? Got to get you into my life. Ah, das ist ein sehr hübsches Stück. Ja. Das ist essentiell Hindemith. Naja, Hindemith, nee, in Wirklichkeit Bach, wenn man es genau nimmt. Natürlich ohne die strikten Formalismen, denen man sich beim Stückeschreiben im 18. Jahrhundert unterwerfen musste. Genie zeigt sich nicht in der kreativen Eigenständigkeit, sondern darin, dass man das Richtige anstelle des Falschen adaptiert. Ich verstehe zum Beispiel, dass die 12 Songs des Sgt. Pepper Albums gleichberechtigt neben jedem Lied aus Schubert 12. Ja, alle 12, alle 12. Also She's Leaving Home zum Beispiel ist besser als alles, was Schumann jemals geschrieben. Liebe Freunde, ich möchte sogar so weit gehen zu vermuten, dass Schubert, wenn er heute lebte, von den Beatles behaupten würde, sie sind weit. Kollegen von mir. Sie sprechen dieselbe Sprache, lediglich mit einem anderen Akzent. Hm? Ich fühle mich wie eine Wolke. Gib Acht, wenn du mir am Himmel begegnest. Yes. Yes. Yes ist die Verneinung der Unbarmherzigkeit. Yes ist die Bejahung des Friedens. Ich wurde am 18. Februar 1933 in Tokio als Tochter eines Bankiers geboren. Der Körper ist die Narbe deiner Empfindungen. Mein Name bedeutet so viel wie Kind des Ozeans auf kleinem Feld. Während des Krieges wurde ich von meinen Eltern auf die gleiche Privatschule geschickt, wie die Angehörigen des japanischen Kaiserhauses. Ich nahm Piano und Gesangsunterricht. Dein Körper ist die Wunde deiner Empfindungen. Die Wunde wird zu einem Wind der Schmerzen. Er streicht an Bergen über Bergen vorbei. Er streicht an vielen Städten vorbei. An vielen Ländern. O Wind, o Wind, o Wind, o Wind. Aber wenn der Wind neunmal um die Welt gestrichen ist, wird er zu einer sanften Brise. ...1952 wanderte meine Familie nach New York aus und schickte mich zum Philosophiestudium auf das exklusive Sarah Lawrence College. Nach 3 Jahren brach ich das Studium ab und schloss mich dem New Yorker Kunstzirkeln an. Ich heiratete den japanischen Musikhappenisten Toshi Ishiyanagi. Männer haben ein ungewöhnliches Talent, alles, was sie berühren, langweilig werden zu lassen. Ich veranstalte Ausstellungen dadaistischer Miniaturen und eigener Konzeptualkunsteinfälle. Die meiste gute Avantgarde-Kunst ist dazu da, Verrücktheiten auszuspielen, um sich vor dem Irrsinnigwerden zu bewahren. Yes. Bei einer Ausstellung unbemalter Leinwände in ihrer Heimatstadt Tokio äußerten Yokos Landsleute jedoch einen solchen Kulturschock, dass die Künstlerin betroffen ein Nervensanatorium aufsuchte. Nach meiner Rückkehr in die Staaten heiratete ich 1964 den amerikanischen Maler und Filmproduzenten Anthony Cox, dem ich eine Tochter, Kyoko, gebar. 1967 zogen wir nach London. Dort lernte ich ein Jahr später John auf einer Ausstellung meiner imaginären Objekte kennen. Er steckte damals in einer depressiven Phase künstlerischer Unausgeglichenheit. 1969 heirateten wir in Gibraltar. Du hast die Beatles auseinandergebracht. Man wird sich an dich nicht wegen der positiven Kunst, die du geschaffen hast, erinnern, sondern wegen der Kunst, die deinetwegen nicht geschaffen wurde. Es ist traurig, dass Luft das Einzige ist, das wir gemeinsam haben. Ganz gleich, wie nah wir einander kommen. Immer ist Luft zwischen uns. Dein Einfluss auf John und dein erdrückendes Ego haben zusammen mit deiner Manipulation seiner neurotischen Gefühle schon jetzt mehr künstlerischen Genius vergeudet, als man es irgendeinem anderen Antikünstler anlasten könnte. Es ist aber auch schön, dass wir die Luft gemeinsam haben. Ganz gleich, wie fern wir voneinander sind. Die Luft wird uns verbinden. Was John und du so anstellen, ist doch nicht mehr als der Ego-Trip zweier reicher Gammler, die in den musikalischen Revolutionen der 60er Jahre dahingondeln. Dieser Albumtitel, annähernd unendliches Universum. Seit wann hat das wabernde, sich vergrößernde Universum irgendetwas mit einem reichen Geschöpf zu tun, das Krokodilstränen weint über den Aufruhr in seine Durchschnittsseele oder philosophische oder politische Allerweltsrührseligkeiten schluchzt, die so veraltet sind wie die Fernsehserien von der letzten Saison? Wenn die Schmetterlinge in deinem Magen sterben, schick gelbe Sterbetelegramme an deine Freunde. Du kannst Paul zitieren, du kannst in die Zeitungen gucken. Er hat mehrere Male gesagt, dass er Yoko zuerst gehasst hat, sie dann auf einmal Dufte finden musste. Das ist zu spät für mich, ich bin für Yoko. Warum soll sie sich so eine Scheiße von solchen Leuten anhören? Sie haben über sie geschrieben, dass sie in dem Film Let It Be beschissen ausgesehen hat. Da sitzt du 60 Sessions mit den aufgeblasensten, abtörnsten Leuten der Welt rum, siehst ihre ganze Scheiße, wirst von ihnen beleidigt, nur weil du jemanden liebst. George hat sie gleich als erstes im Apple Office frech beleidigt, nur weil er gerade heraus war, weißt du? So in dem Stil, weißt du, wir haben keinen Bock auf sie, weil wir dies und das gehört haben und Dylan und ein paar andere Leute haben gesagt, dass sie einen miesen Namen in New York hat und dass sie schlechte Vibrationen hat. Das hat George dir gesagt und wir beide haben das geschluckt. Ich habe noch in meine reingehauen. Ich konnte das Ganze nicht fassen. Da saßen sie mit ihren Ehefrauen so wie eine verdammte Jury und verurteilten uns. Ringo war allerdings okay und seine Frau Maureen auch. Aber die anderen beiden, die haben es uns wirklich gegeben. Ich werde ihnen das nie vergessen. Ich kann ihnen das nicht verzeihen. Ich scheiße auf Hare Krishna und Gott und Paul mit seinem, ich habe meine Meinung über sie geändert. Ich kann ihnen das nicht verzeihen, wirklich. Obwohl ich natürlich auch nicht aufhören kann, sie zu lieben. Als Frauenbefreier, dass ich nicht lache. Es ist doch allgemein bekannt, wie du auf Pressekonferenzen der Yoko immer das Wort abgeschnitten hast. Was war in der Dick Cavett Show, als du Yoko immer über den Mund gefahren bist? Du bist doch ein ganz schöner Heuchler vor dem Herrn. Stellt euch mal vor, es gäbe keine Besitztümer mehr. Singst du doch in deinem Song Imagine, nicht wahr? Aber wie war das dann, als du nach New York gekommen bist? Halb Manhattan hast du gleich zusammenkaufen wollen. Wenn du und deine Frau einen Milchshake bestellen, dann muss es doch immer gleich für $10 sein. Und wie singst du so schön in Working Class Hero? Die da oben halten euch mit Religion, Sex und Fernsehen im Tran. Und was machst du? Du sitzt ja selber 23 Stunden am Tag vor dem Bildschirm. Du Heuchler! Wie habt ihr so schön gesagt, als ihr nach New York gekommen seid? Wir sind zu jung, um uns zur Ruhe zu setzen. Wir möchten nicht in Ascot, bei den senilen Knackern wohnen. Wir möchten was unternehmen. Und dann habt ihr euch mit den Klamauk-Brüdern einer ad acta gelegten Kulturrevolution zusammengetan. Jerry Rubin, David Peel und sowas. Dauernd singst du von Peace. Aber wie war das mit How Do You Sleep? Das ist doch ganz schön Paul gegeben. Friedensfreund. Du und deine Frau. Burton und Taylor der Rockmusik, mehr seid ihr doch nicht. Wie deine Yoko immer die Leute im Apple-Büro herumkommandiert, ist doch schon Legende. Hören Sie mir mal zu, ich bin eine Künstlerin und ich muss mein Ego befriedigen. Also machen Sie mal ein bisschen schnell, verstanden? Yoko, die Emanzipierte. Du hast die Beatles auseinandergebracht. Du falsche Schlange! Wir müssen leider erneut unterbrechen, meine Damen und Herren, um den Mythos der Beatles nun doch zu retten. Bitte, Herr Graves. John Lennon reicherte die musikalischen Artikulationen der Beatles mit, so schreibt die Zeitschrift New Society, dem intelligenten, informierten und infantilen Humor englischer Gymnasiasten an. Gemeinsam mit Paul McCartney schrieb er Songs, in denen beide, so meint die Partisan Review, die Vergangenheit in der Gegenwart nachlebten. Zum gleichen Thema bemerkt der Soziologe Michael Wood, aber es ist eine persönliche und sentimentale Vergangenheit. Es ist die spezielle Vergangenheit der glücklichen Schultage, als die Welt noch einfacher war und die Erwachsenen wie Narren wirkten. Lennon und McCartney sind nicht naiv nostalgisch, dennoch sind sie nostalgisch. Ihre Songs und Lennons Geschichten drücken die Feindseligkeit eines gutartigen Kindes gegenüber den Erwachsenen aus. Soweit der Soziologe Wood. Die ersten Songs der vier Liverpooler faszinierten eher durch ihren melodischen Merkwert, während ihre Texte auf erfrischend naive Weise konventionell waren. Nach dem Erfolg ihrer 1964 gedrehten Filmkomödie A Hard Day's Night reicherten Lennon und Co. ihre Texte mehr und mehr mit verbalen Spitzfindigkeiten und doppeldeutigen Redensarten an. So mochten zahlreiche Beatles-Fans aus den Lennon-Texten zu Strawberry Fields Forever Lucy in the Sky with Diamonds, Yellow Submarine, unverhüllte Drogenempfehlungen für Marihuana, LSD und das gelbe Phenobarbiturat Nembutal heraushören. Doch die Beatles versicherten, Strawberry Fields sei der Name einer Liverpooler Heilsarmeeschule. Lennons Sohn Julian habe die Mitschülerin Lucy in der Zeichenstunde als diamantenbesetzte Himmelskönigin gemalt und Yellow Submarine würden die Griechen eine eisgekühlte Dessert-Spezialität nennen. Behauptung und Dementi umreißen immerhin den Erfahrungsbereich, der Lennon zu seinen skurrilen Texten anregte. Die Alltagswelt des Slums von Liverpool wie in Penny Lane, die Aggressivität und Frustration sozialen Lebens, zum Beispiel A Day in the Life, Happiness is a Warm Gun, sowie die Fantasiewelt des Morbiden, Verbotenen, Irrationalen wie I am the Walrus. Dreh ab und schließ die Farbe deines Traums und gib dich hin und nimm das Nichts ganz auf. Du wirst leuchten, ohne zu brennen, Doch höre auf die Farbe deines Traums und spiel das Spiel des Daseins fort zu Ende. Das ist nicht Leben, das ist nur Anfang. Leicht mit geschlossenen Augen. Denn was du siehst, verstehst du doch nur falsch. Denn ich bin er, so wie du er bist, so wie du ich bist. Erdbeerfelder der Ewigkeit. Und jemand ruft dich. Ganz leise drehst du die Antwort. Zellophanblumen, hier gelb und dort grün, schwingen hoch über dir. Schau auf das Mädchen mit sonnigen Augen. Ich bin hier, und du bist wir, und ihr seid ihr, und wir sind alle ganz gemeinsam. Sitz in meinem englischen Garten und werde auf die Sonne warten. Folge diesem Mädchen über Brücken aus Apfelstrudel, über Buttercremeseen, wo Schaukelstuhlpferde Pralinensteaks essen. Alleen aus Lächeln begleiten dein Treibspiel. Vorbei an Blumen und Taxis aus Zeitungspapier. Wiesen mit butterblumigem Schaum. Wolken segeln auf Spiegelglasflüssen und tragen dich hoch zu Lucy. Lucy, himmelsgleich und diamantenschwer. Lucy, himmelsgleich und diamantenschwer. Ström weiter auf dem Fluss zum großen Nichts. Es ist doch Dasein. Kenner, Schmänner. Verbrauchte Raucher, glaubt ihr denn, der Joker lacht euch an? Seht doch, wie sie lachen, wie Schweine kurz vorm Schlachten. Nun schreien sie wohl. Ich bin der Eiermann. Weizenkirchen, Sardine klettert auf den Eiffelturm. Pinguin am Anfang singt dann Harekirschen. Mensch, du solltest sehen, wie sie den Edgar erhöht. Ich bin der Eiermann. Wir sind die Eierleute. Ich bin, das war's. Lucy, Lucy. Am Moment, Lucy. Mit dem See. Am Firmament mit dem Diamanten ist das Wahl. Ich bin das Wahlhaus. Wahl. Und schlimm, und schlimm, und immer, und immer, und immer, und immer, und schlimmer, und schlimmer, und immer, und immer, und schlimmer, und immer. Erdbeerfelder dehnen sich aus. Du gleitest hinab und kommst nie heraus. Erdbeerfelder für immer, für immer, und immer, und immer, und immer, und immer, und immer, und immer, und immer. Thank you. takes to fill it out. The Beatles, John Lennon, I Am the Walrus, von Barry Graves. Electronics, Walter Bachauer. John Lennon, Christian Brückner. Paul McCartney, Gerd Böckmann. George Harrison, Norbert Lange. Ringo Starr, Klaus-Dieter Hoffmann. Yoko Ono, Ute Kannenberg. Ellen Klein, Helmut Wild. Und Alfred Behrens, Nero Brandenburg, John Hendrick, Rainer Hönk, Karin Juro, Ruprecht Kurzrock, Jürgen Liebing, Detlef E. Otto, Hans-Georg Soldat. Sowie Karin Buchholz, Kaspar Engelbrecht, Käthe Kamossa, Wolfgang Kupczyk, Claudia Marnitz, Waltraud Schmal, Christian Sorge, Herbert Weißbach. Produziert und arrangiert von Walter Bachauer, Christa Bargans, Ulrich Gerhardt, Barry Graves, Klaus Krüger und Carola Preuß. Das war aus den Archiven mit der ersten Folge unserer vierteiligen Beatles-Reihe, die wir schon am Sonntag fortsetzen. Dann wird es um Paul McCartney gehen. Baby, you're a rich man, nannte Barry Graves die Folge, in der er ein Märchen erzählt. Ein Märchen von einem schönen jungen Mann, der von Ruhm, Reichtum und Prinzessinnen träumte. Bitte, bitte, liebe gute Fee, erzähl uns noch ein Märchen. Oh ja, erzähl uns noch eine schöne Geschichte. Was möchtet ihr denn hören? Erzähl uns das Märchen von der wilden Jucke und dem vorlauten John. Oh ja, bitte, bitte. Aber Kinder, das habe ich euch doch schon erzählt. Erinnert ihr euch denn nicht? Aber passt auf, ich habe eine andere schöne Geschichte für euch. Now it's time to say. Er las immer die richtigen Bücher, ging stets in die richtigen Theaterstücke und besuchte nur die richtigen Ausstellungen. Und während er all das tat, was richtig war für einen tüchtigen Jungen, der vorwärts kommen wollte, träumte er davon, eines Tages eine richtige Millionärstochter zu heiraten. Sie wird übers Meer kommen, aber ihre Augen werden wie Fotolinsen blitzen. Ihr Haar wird wie eine Fahne aus Goldstaub im Wind wehen. Wie dem Helden wirklich alles zufiel, was er sich erträumte und warum ihm so viele dies neideten, können Sie nächsten Sonntag hören. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Martin Hartwig. Machen Sie es gut.